Zum Bedeutsamen Tag des Sieges im Krieg wurde am 26. Juli das Sanatorium für Kriegsveteranen der Stadt Pyongyang eingeweiht. Die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Kriegsveteranen, Erbauer, die Belegschaft des Sanatoriums und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang nahmen an der Einweihungsfeier teil. Das neue Gebäudesanatorium am Fuße des schönen Berges Ryongak ist eine komplexe Kurstätte, die über alle Bedingungen für Erholung und Betreuung der Kriegsveteranen genügend verfügt.